Kapitel 1. Die Wellen schoben sich behutsam gegen den Bug des Schiffes und ließen es angenehm schaukeln. Adam würde aufpassen müssen, nicht noch einmal einzuschlafen. Er hatte inzwischen Gefallen an seiner Arbeit bei der Wasserschutzpolizei gefunden, aber dass das Schippern des Bootes so einen beruhigenden Effekt auf ihn hatte, war frühmorgens natürlich nicht förderlich. Träge schaute sich Adam an den Ufern der Oder um. Diese Streifenfahrten waren für ihn komplett sinnlos. Hatten sie in den fast 2 Jahren, die er nun schon hier arbeitete, selten etwas gefunden. Es war aber auf jeden Fall ein entspannterer Start in den Morgen als damals bei der Kripo. Ehrlich gesagt dachte Adam oft an seinen alten Job. Für einen Laien mochte es so aussehen, als habe er lediglich von einer Polizeistelle zur anderen gewechselt. Aber auch wenn beides tendenziell Polizeidienst war, so könnten sich die beiden Stellen kaum weniger ähneln. Als Ermittler bei der Mordkommission bestand sein Leben aus ewigen Überstunden, Adrenalin, Gewalt, Schmerz, Reizbarkeit und schlaflose Nächten. Bei der Wasserschutzpolizei hingegen erwarteten ihn geregelte Arbeitszeiten und monotone Abfolgen. Eben ein Job, über den er sich nicht die ganze Zeit den Kopf zerbrechen musste. »Adam, schau mal«, hörte er seine Kollegin Gunde Johansen von der anderen Seite des Bootes aussagen. Er riss seine müden Augen übertrieben weit auf und zwang sich dazu, wenigstens halbwegs wach zu sein. »Hm, was gibt's?« machte er, als er um das Fahrerhäuschen herumgelaufen kam und mit den Augen Gundes ausgestreckter Hand folgte. Tatsächlich, dort im hohen Schilf sah er ein blaues Kanu herausragen. Seltsam, dachte Adam. Hier war weder eine Anlegestelle noch war der Kanuclub in der Nähe. Kurioser Platz, um so etwas abzustellen, sagte Gunde in einer verheißungsvollen Stimme. Adam lachte grunzend. Seiner Meinung nach nahm Gunde ihren Job manchmal ein bisschen zu ernst, als ob ein rechtswidrig abgestelltes Kanu das Ende der Welt war. Hat vielleicht einer vergessen, meinte Adam lapidar. Aber Gunde hatte schon ihrem Kapitän ein Zeichen gegeben, der nun näher an das Ufer steuerte. Okay, ein liegengebliebenes Kanu, was sie natürlich überprüfen und gegebenenfalls abtransportieren mussten, war jetzt nicht die spannendste Aufgabe der Welt. Aber das war in Ordnung, musste Adam sich selbst erinnern. War er doch genau deswegen zur Wasserpolizei gegangen, weil er die ganze Spannung hinter sich lassen wollte. Er dachte mal wieder an seinen alten Job bei der Kripo. Er vermisste schon irgendwie die tägliche Aufregung, das Wissen, etwas Wichtiges für das Allgemeinwohl zu tun. Und er vermisste die Kollegen, er vermisste Vincent. Aber ihre Beziehung war so verkorkst gewesen, die ganzen Streits und Konfrontationen, die Abhängigkeit voneinander und die schlechte Zusammenarbeit. Adam war überzeugt, dass es keinem von beiden gut getan hatte. Und dieser letzte Fall in Felo hat ihm dann den Rest gegeben. Wenn ihm sein Leben und seine mentale Gesundheit auch nur irgendwas wert waren, dann musste er das hinter sich lassen. Da mussten die Gefühle, die er noch immer für Vincent hegte, leider hinten anstehen. In dem Brief, den er Vincent auf dem Hotelbett hinterlassen hatte, hatte er ihn ja knapp darüber informiert, was er jetzt vorhatte und dass sich Vincent jederzeit bei ihm melden könne. Das war aber niemals passiert und Vincents komplette Funkstille sagte nun mal mehr als 1000 Worte. Der Kahn schob sich seitlich an das Ufer, sodass Gunde und Adam mit der kleinen Leiter ans Festland gehen konnten. Sie warteten im Gänsemarsch durch das hohe Gras. Gunde bahnte den Weg vor ihm. Plötzlich blieb sie ausdruckslos vor dem Kanu stehen und sagte nichts. Adam wollte schon fast einen blöden Spruch bringen, als er nun auch Einsicht in das kleine Boot erhaschte und eine tote Frau darin erspähte. Sein Atem stockte, so wie er es immer tat, wenn er zum ersten Mal eine neue Leiche zu Gesicht bekam. An diesen Anblick würde er sich wohl nie gewöhnen. »Scheiße«, hauchte Adam und stapfte vorsichtig noch näher. Er schaute nun genau hin, wollte keine Spuren oder fremde Fußabdrücke verwischen. »Ja, scheiße«, hörte er Gunde sagen, auch wenn ihr Gesichtsausdruck alles andere als schockiert war. Sie sah eher gelangweilt und unbeeindruckt aus. »Naja, jeder geht mit dem Schock anders um«, dachte Adam und beugte sich über die Leiche. Sie lag auf dem Rücken, ihre braunen Haare wie ein Fächer um ihren überstreckten Kopf, die Augen in Erschrecken aufgerissen. Sie könnte allerhöchstens 25 Jahre alt sein, riet Adam. Von Namen erkannte er eine geschmierte Blutspur an der Seite ihres Kopfes. Ob das aber auch die Todesursache war, konnte Adam nicht sagen. »Was machen wir jetzt?«, fragte Gunde in ihrem sanften Akzent. Sie schien immer noch die Ruhe wegzuhaben. »Wir sichern den Tatort und geben das an die Kripo weiter«, meinte Adam lapidar, konnte aber eine gewisse Freude nicht aus seiner Stimme halten. Natürlich war ein Leichenfund schlimm, keine Frage, aber in ihm wallte etwas von der Aufregung aus seinem alten Job wieder auf und es schwang eine gewisse Vorfreude mit, denn er wusste, wen er nun anrufen musste.